So, wie immer, wir fangen an mit der Rezitation. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Iti piso bhagavan arahan samma sambuddho inija charan sampanno sugato lokavino anuttaro purisasadam sasarati satta deva manusana buddho bhagavati swakato bhagavata dhammo sandhittiko akaliko eipassiko upanayiko achattam veditabho vinyuriti supatipanno bhagavato savakasangho supatipanno bhagavato savakasangho nyayapatipanno bhagavato savakasangho samicchipatipanno bhagavato savakasangho yadidam chattari purisayugani atta purisapurnana esam bhagavato savakasangho pāmuneyo pāmuneyo dāthineyo anjali karaniyo anuttaram puñyakhetam lokasati evam buddhaṃ sarantānaṃ dhammaṃ saṅghaṃ ca bhikkhavo bhayam vā cambitattam vā lomaham so nahe sati ti. So, dann wir sind bei dem Fasod. Ne? Wir haben darüber gesprochen, dass Fasod ist dieser Kontakt, ist ein Mittelpunkt von unserer Erfahrung. Jetzt, da Sie sich mit Elementen beschäftigen, alles geht über Fasod. Wie nehmen Sie die Elemente wahr? Durch Kontakt, durch Vedana. Vedana heißt Empfang von dem Objekt. Und dann durch Unterscheidung, durch Vijnana. Drei Faktoren sind da vorhanden. Wenn Sie auf körperlichem, am Anfang auf körperlichen Ebene arbeiten, dann sind Sie mit Kaya, mit Körperbewusstsein dabei, mit Körperkontakt dabei. Aber Körperbewusstsein kann nicht, wie wir gesagt haben, kann nicht Konzentration entwickeln, kann nicht Weisheit entwickeln. Nur Manovijnana, Geistbewusstsein kann Samadhi und Panya entwickeln, Konzentration und Weisheit. Das müssen Sie sehr, sehr klar einsehen. Deswegen erst mit Körperbewusstsein macht man den Eindruck klar, dann mit Körperbewusstsein geht man über den Körper und spürt man, dass überall es gibt diese Eigenschaften, nur Erde, dann später haben Sie jetzt Erde, Wind, später haben sie auch Feuer und Wasser. Alle diese Sachen, das ist, was wir im Körper erfahren. Wir haben jetzt mit dem Erde-Element uns beschäftigt. In der Sutta, wir haben diese 20 Körperteile, die mit Erde-Element verbunden sind, indem die Härte und Rauheit an diesen Organen am klärsten zum Ausdruck kommt, aber das heißt nicht, dass Windelement nicht dabei ist, Wasserelement nicht dabei ist und Feuerelement dabei ist. Die alle sind da vorhanden. Nur Erdeelement kommt klärer zum Ausdruck. Das muss klar sein. Wenn Sie dann diese, wie Sie wissen, diese Organe ist auch nur konventionelle Realität. Das ist nicht wirklich wahre Körper. Wenn Sie diese Organe weiter mit Weisheit, mit den Elementen überprüfen, dann Sie sehen gar nichts als die Elemente. Dann, wenn Sie meditieren über die Elemente, wenn die Konzentration besser wird, dann sehen Sie diese Passadarupa, die Sensitivität von Körper. Wenn Sie das sehen im ganzen Körper, können Sie diese, die Sensitivität trennen, dann sehen Sie diese Atomen oder Molekülen, Kalapas, Molekülen von Wahrnehmung, aber das ist immer noch nicht die wahre Realität. Die Molekülen, die Sie dann sehen werden, ist auch nur konventionelle Realität. Nur wenn Sie dann weiter diese Molekülen von Wahrnehmung untersuchen, dann sehen Sie die Bestandteile und kommen Sie zu wahre Realität. So ist das System hier. Dann, wenn Sie das untersucht haben, dann sehen Sie, können Sie dann sehen die Geistesprozesse. Die Geistesprozesse sind dann zu diesen Bestandteilen, zu diesen, zu wahre Realität. Gerichtet. Das sind dann die Objekte. Indem Sie sie untersucht haben, dann werden Sie auch die Geistesprozesse in jedem Augenblick sehen können. Und dieses ganze System ist dann mit ganze Theravada-System ist basiert, wenn Sie Visuddhimagga oder die Kommentare zu den Suttas lesen, das ist sehr wichtige Thema, und wenn man das nicht gesehen hat, dann sind es nur leere Theorien, die keine Bedeutung haben. Und deswegen viele Missverständnisse, viel Missverständnis über diese Abhidhamma, und man denkt, dass es nur Theorien sind, das sind Erfahrungen. Und diese Erfahrungen sind nur möglich, indem man diese Kalapas analysiert. Das ist die Sonderschaft von besonderer Lehre von der Theravada-Buddhismus, und der Theravada-Buddhismus wird dann auch nicht verstanden, wenn dieser Aspekt nicht dabei ist. Ganze Visuddhimagga ist basiert auf diese Kenntnis. Also jetzt kommen wir zu unserem Text. Wir werden noch mehr darüber sprechen, damit Sie ganz im Klaren sind, was Sie eigentlich da treiben. Und wir sind bei Faso, der Kontakt. Jenes ist bedingt, nicht unbedingt. Wodurch bedingt? Bedingt durch Kontakt. Und wir haben gesagt, Kontakt ist Schlüssel für alles. Wenn Sie tief in Vipassana eingehen möchten, wenn Sie tief in Konzentration eingehen können, Sie werden nicht diese Weisheit von Konzentration richtig verdauen können, wenn Sie nicht diese Lehre von Kontakt verstehen. Die wichtigste Prinzip von Abhidhamma und besonders von diesem System, das Sie jetzt lernen, ist, dass alles, was man erkennen kann, man kann nur erkennen durch Kontakt. je dhamma jnataba, te dhamma fusitaba. Kontakt. Wenn Kontakt da ist, dann nur kommt Nama, Rupa zustande, dann kommt Empfang zustande, Vedana, Gefühl, dann kommt Wahrnehmung zustande, dann kommen die Geistesgestaltungen zustande und dann ist auch, wenn diese Nama da ist und Rupa da ist, dann kommt auch Bewusstsein. Sonst Bewusstsein, dieses weltliche Bewusstsein ist nicht da. Das ist bedingt durch alle diese Sachen. Und alles fängt an mit Kontakt. Kontakt ist Schlüssel. Wenn Sie bei Kontakt sind, dann gehen Sie tief, können Sie dann tief in die Meditation eingehen. Und Kontakt, was Sie jetzt lernen werden, Schritt nach Schritt, Kontakt, dann am Anfang ist es Kontakt mit konventionellen Realitäten, aber dann später lernen Sie Kontakt, was in diesem System genannt wird als erste Realität. Erste Realität ist in gewissem Sinne auch konventionelle Realität, in dem erste Realität ist Nirvana. Aber wenn man nicht diese erste Realität gesehen hat, dann nach diesem System, dann hat man keinen Zugang zu Nirvana. Nirvana sieht man, das ist Besonderheit vom Buddhismus, dass sie lernen, müssen sie sehr klar sein, worauf unterscheidet sich Buddhismus von den anderen Religionen. Da zwischen uns gibt es auch Leute, die sich lange schon mit Yoga beschäftigen, sie müssen klar sein. Buddhismus, das Verständnis von erster Wahrheit kommt nur durch Verständnis von Vergänglichkeit. Und jetzt sind Sie dabei zu verstehen, wie es passiert. Und Vergänglichkeit wird man nur sehr klar wahrnehmen können, wenn man über Kontakt klar ist. Wenn Kontakt da ist, kommen alle diese Dharmas oder Dhatus zustande. Wenn nicht Kontakt da ist, keine Dharma, keine Dhatus. Ist das klar? Und diese und dieser Kontakt ist von wo gekommen? Er war nicht da, kommt und dann wieder geht. In jedem Augenblick von Wahrnehmung. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das ist Schlüssel. Wenn Kontakt nicht da ist, keine Aggregate von Existenz, keine Sphären von Wahrnehmung, keine Elemente von Wahrnehmung. Also Kontakt ist die Voraussetzung für alles, was bedingt ist. Das ist die Bedeutung hier. Jenes ist bedingt, nicht unbedingt. Wodurch bedingt? Bedingt durch Kontakt. Also hier ist es Herr Kontakt. Und dann später, wir werden sehen, kommt er zu Körperkontakt. Er spricht über zwei Kontakte da. Und wie ist dieser Kontakt zustande gekommen? Nur durch Bedingungen. Wenn die Bedingungen nicht da sind, kein Kontakt da. Das muss man sehr, sehr klar verstehen, wenn man tief Buddhismus verstehen möchte. Wenn man das versteht, wird man nicht mehr so viel an Kontakt anhaften können. Wenn man nicht an Kontakt anhaftet, anhaftet man nicht an Gefühlen, anhaftet man nicht nach Wahrnehmung, anhaftet man nicht nach Wille, anhaftet man nicht an Bewusstsein, anhaftet man an nichts. Deswegen, dieser ist Schlüssel, zu öffnen, diese Tür zu Geheimnis. Zu welchem Geheimnis? Geheimnis der Läuterung der Stille von allen Gestalten. Das, ich vermute, Sie sind alle gekommen da, damit Sie zu dieser Stille kommen. Dann müssen Sie sehr, sehr klar verstehen, was Sie machen. Also weiter, dann sieht er, dass Kontakt vergänglich ist. Wenn Kontakt vergänglich ist, wenn man klar sieht, dass Kontakt vergänglich ist, sieht man sehr klar, die Buddha erklärt Vipassana aus zwei Ebenen. Manchmal, wenn Kontakt da ist, kommen fünf Aggregate von Existenz zustande. Oder wenn Kontakt da ist, kommt was zustande? Angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl und nicht angenehm, nicht unangenehmes Gefühl ist. Das sind zwei Wege von Vipassana. Je nach den Umständen, je nach dem, der Buddha hat zu will befreien, je nachdem benutzt er entweder durch Kontakt fünf Aggregate oder durch Kontakt Gefühl. Fünf Kontakt vergänglich, fünf Aggregate vergänglich, Kontakt vergänglich, Gefühl vergänglich. Wenn Sie das richtig verstehen, dann sollen die Probleme immer, immer kleiner und kleiner erscheinen. Ist das klar? Also, dann sieht er, hier haben wir diese erste Methode, die fünf Aggregate Vipassana. Dann sieht er, dass Kontakt vergänglich ist, dass Gefühl vergänglich ist, Wahrnehmung vergänglich ist, dass Gestaltungen vergänglich sind und dass Bewusstsein vergänglich ist. Also fünf Aggregate Methode. Kontakt kommt zustande, fünf Aggregate kommen zustande, Kontakt vergeht, fünf Aggregate vergehen. Woher kommen die fünf Aggregate? Wo waren sie vor dem Kontakt? Müssen sie sehr, sehr klar sehen. Und wo gehen sie nach dem Kontakt? Klar, klar sehen. Immer, immer untersuchen. Nicht vernachlässig sein. Das ist die Aufgabe. Also die fünf Aggregate kommen zustande wie? Kontakt. Und was noch kommt dazu? In Samyutta Nikaya erklärt, im Falle von Rupa, was ist Voraussetzung für Entstehung von Rupa? Diese Ernährung muss da sein, dann Nichtwissen muss da sein, dann Begierde muss da sein, dann Kamma muss da sein und dann Sankhara muss da sein. Die Gestaltformation. Gefühl, wie kommt Gefühl zustande? Kontakt. Kontakt muss da sein. Unwissen muss da sein. Begierde muss da sein. Und was noch? Kamma muss da sein. Gestaltungen müssen da sein. Und wie kommt Wahrnehmung zustande? Kontakt muss da sein. Und so weiter. Und wie kommen die Gestaltungen zustande? Kontakt muss da sein. Und wie kommt Bewusstsein zustande? Namarupa muss da sein. Und mit Namarupa zusammen, Nichtwissen muss da sein, Kamma muss da sein, Begierde muss da sein. Und Gestaltungen müssen da sein. Darüber muss man klar sein. Indem diese da waren im vergangenen Leben, leben wir mit diesen Aggregaten in diesem Leben. Wenn das Leben zu Ende geht, wenn diese Bedingungen da sind, dann gehen wir weiter in neues Leben. Und so, das heißt Samsara, Bedingungen. Welt ist bedingte Entstehung und diese bedingte Entstehung muss man verstehen. Und weil es bedingte Entstehung ist, es entsteht wie in jedem Wahrnehmungsaugenblick. Also Kontakt ist Kontakt in jedem Wahrnehmungsaugenblick. In jedem Wahrnehmungsaugenblick vergeht und entsteht die 5 Aggregate von Existenz zusammen mit Kontakt. Also die 5 Aggregate entstehen in jedem Augenblick durch Bedingungen und in jedem Augenblick durch Kontakt. Darüber muss man sehr klar sein. Eine Frage: Ist nicht der lebendige Körper Rupa automatisch Kontakt? Kann ja gar keinen Kontakt vermeiden. Bitte? Der Rupa ist ja das erste der Aggregate. Und da habe ich doch automatisch Kontakt. Was heißt automatisch? Ich kann mich ja, wenn ich ein lebender Körper hört, sieht, schmeckt, stößt an. Also der Kontakt ist ja mit Rupa eigentlich verbunden. Es gibt Bedingungen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann gibt es Kontakt. Das Auge muss ohne Defekt sein, dann die Farbe muss da sein, dann Licht muss da sein. Das sind die Bedingungen. Wenn dann Aufmerksamkeit muss da sein, wenn diese Bedingungen da sind, entsteht Kontakt. Wenn Kontakt entsteht, alle diese Sachen entstehen. Bedingt, nicht unbedingt. Diese Sachen sind geboren wegen vergangene Unwissen, vergangene. Solange diese Bedingungen dauern, dann würden sie in Zukunft gehen. Das ist die Bedeutung. Das müssen Sie verstehen. Dass Sie mit solchen Augen, mit solchen Ohren, mit solchen Geist geboren sind, ist nicht Zufall. Das ist durch Bedingungen. Je nach den Bedingungen, gute Bedingungen, dann gute, schlechte Bedingungen, schlechte. Aber Bedingungen wissen selbst nicht, ob sie schlecht sind oder gut sind. Diese Härte weiß nicht, dass sie hart ist. Geist unterscheide. Je nach Unterscheidung, je nach Geist, dann wahr. Nehmen wir die Dinge wahr und machen wir unsere eigene Gestaltungen. Und durch diese Gestaltungen geht es dann weiter. Ist das klar? Na prima. Und sein Geist, der in diesem Element eine Stütze findet. Da hat er ein bisschen Probleme, der gute Übersetzer. Ich weiß nicht, ob er so vertraut in Pali war, aber da hat er ein bisschen Probleme. Tasa, Dhamma, Aramana, Evam, Chitam, Pakandati, Pasidati. Und sein Geist in diesem Element, Data Aramana, in diesem Element, okay, Pakandati, übersetzt er als Stütze findet. Wörtlich bedeutet es springt hin. Stütze findet ist nicht so schlecht, aber muss man verstehen, diese wörtliche Bedeutung. Er springt hin. Chittampakandati, Pasidati. Pasidati heißt, setzt sich zufrieden. In welchen Elemente? In nichts anderes als bedingten Entstehung. Was heißt das? Er fängt an, Weisheit zu benutzen. Durch Weisheit, wenn er sieht Vergänglichkeit, bekommt er Freude. Das hat er nicht übersetzt. Wahrscheinlich war er nicht sicher über diese Übersetzung, aber das ist sehr, sehr wichtig. Er springt hin, setzt sich zufrieden. Weil wenn man Weisheit hat, um Vergänglichkeit zu betrachten, durch Betrachtung von Vergänglichkeit kommt große Freude, Zufriedenheit und Frieden. Springt hin und setzt sich zufrieden. Setzt sich zufrieden. In sehr berühmte Vers in Dhammapada sagt, wenn man Entstehung und Vergehen sieht, yata vijanati, yata vijanati, dhammanam udayavayam, wenn man sieht die Entstehung und Vergehen von Dhammas, wie sie entstehen und vergehen in jedem Augenblick, labhati piti pamojam, dann bekommt er große Piti und Freude, wenn er Amatantam Vijanato, wenn er versteht, fängt an, eine Einsicht zu haben in Todlose, andere Seite von Vergänglichkeit. Dann, obwohl Vergänglichkeit Leiden ist, was dann soll als Paradox entscheiden, durch Erwägung von Vergänglichkeit bekommt man große Freude. Und wie kann Freude von Dukkha sein? Bitte, bitte viel versuchen, weiter in Meditation, damit Sie das klar, klar erleben. Diejenigen, die nicht meditieren, haben Angst vor Dukkha. Diejenigen, die meditieren, mehr meditieren, können Freude von Dukkha erleben. Wie ist das möglich? Bitte, bitte versuchen. Hm? Dann, was macht er? Er dann springt hin in diese Verständnis von Vergänglichkeit. Er setzt sich zufrieden und festigt sich in diese Wahrnehmung von Pakandati, Pasidati, Santithati, Adimuchati. Dann er wird zu Versicht. Adimukha oder Entschlossenheit. Adimukha ist Entschlossenheit hier. Und er wird Entschlossenheit gegenüber diesem Gebiet von bedingten Entstehung, von Vergänglichkeit, von Entstehen und Vergehen, von Kontakt in jedem Augenblick. Ist das klar? Also der Satz, wie er hier steht, ist ja wirklich sehr missverständlich. Ja, weil leider. Ein Element bezieht sich ja, also habe ich das verstanden, eben auf das Erdelement. Ja, aber Erdelement von, im Sinne von Vergänglichkeit und von er sieht dieses Erdelement, aber er versteht seine Vergänglichkeit. Und dann er geht in diese Erdeelement, wie kann er Zuversicht zu Erdeelement sein? Er hat Zuversicht in diese Tatsache und weise Betrachtung von Erdeelement. Sonst macht es keinen Sinn. Weise Betrachtung von Erdeelement, weise Erwägung von Erdeelement ist nichts anderes als Verständnis von Bedingtheit von diesem Erdeelement. Also Bedingtheit von diesem ganzen Körper, dass er vergeht und entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Also ist das klar jetzt? Das ist dann Sampajanya. Dieser Faktor von Sampajanya. Was in der Kommentar sagt, sehr in diesem Bezug sagt er, dass wenn er diese Sampajanya hat, dass er kann sehen, diese Entstehung und Vergehen von Kontakt in jedem Moment. Kontakt natürlich kommt durch Erde. Dann, wenn er Dhatu kamathana bala vipakasa sache dvaresu aramane apadane tat yonis avane vajati vodha panambata. Wenn er so in seiner Meditation sich entwickelt, was wir dann später auch lesen, dann wenn ein Ayoniso Manasikara, wissen Sie was Ayoniso Manasikara? Ayoniso Manasika, unweise. Also wenn unweise Erwägung, was ist weise Erwägung? Wissen Sie? Vier weisen Erwägungen. Das muss man alle heilsam, was heilsam ist, kommt von Yoniso Manasika. Das heißt, Yoniso Manasikara, wie haben Sie übersetzt? Weises Erwägen. Alles, was heilsam ist, kommt von weisem Erwägung. Alles, was unheilsam ist, kommt von unweisem Erwägung. Und was ist weise Erwägung? fängt an mit Asubha, nicht rein, dann Anicca, Dukkha, Anatta. Nicht rein ist nichts anderes als Dukkha. Also man kann sagen, Anicca, Dukkha, Anatta, das ist dann weise Erwägung. Durch diese weise Erwägung kommt dann heilsam zustande. Und was ist unheilsame Erwägung? Gegenteil. Subha, Nicca, Sukha, Atta. Das ist. Und was ist Yoniso? Was ist dann Sampajanya? Das ist genau in jedem Augenblick verstehen, ob da Yoniso Manasikara vorhanden ist oder Ayoniso Manasikara vorhanden ist. Wenn man so macht, so sagt der Kommentar, wenn ein Objekt kommt, wenn man sich zu dem Objekt wendet und wenn dieser Bewusstseinsprozess zustande kommt, ein, der so übt, soll, wenn er scharfe Intellekt hat und scharfe Konzentration hat, er lässt nicht zu, dass mehr als zwei Geistesprozesse zustande kommen mit Ayoniso Manasikara, mit unheilsame Geistesprozesse. So schnell reagiert er, wenn sein Geist die Wahrheit von Vergänglichkeit verlässt. So schnell reagiert es. So schnell, so gute Kontrolle von den Fakultäten hat er. Wenn er so meditiert, dann kommt er sehr, sehr weit. Dann versuchen Sie, wie viele Geistesprozesse Sie haben in ohne. Aber das werden Sie sehen, nachdem Sie die Kalapas schon gesehen haben. Jetzt die Geistesprozesse sind noch nicht klar, aber muss man schon verstehen. Ganze Kommentarliteratur ist mit dieser Sache beschäftigt. Wenn man nicht diese Geistesprozesse sieht, kann man überhaupt nicht diese Kommentarliteratur verstehen. Und ganze Theravada ist basiert auf Kommentarliteratur. Visuddhimagga ist die Sammlung von Kommentarliteratur. Deswegen, wenn Sie Theravada wirklich verstehen möchten, ist es unbedingt nötig, dass man mindestens einigermaßen diese unmittelbare Erfahrung hat von den Geistesprozessen und Objekten von Geistesprozessen. Heutzutage wird Vipassana gelernt ohne diese, und dann kann man überhaupt nicht die Kommentare von Visuddhimagga interpretieren. Das ist dann ein Problem. Also, dann kommt es zu vielen Missverständnissen, weil sie denken, dass es nur intellektueller Stoff ist und nichts zu tun mit der Praxis. Nein, nein, das ist Praxis, die so alt ist, wie der Theravada-Buddhismus ist. Und die Theravada-Buddhisten glauben, dass es so alt ist, wie der Buddha Dhamma selbst. Aber ich weiß nicht, natürlich. Wir wissen nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man Theravada-Tradition verstehen möchte, sollte man auch ein bisschen Einsicht in diese Sachen haben. Also, wenn Yoniso Manasikara vorhanden ist mit jemandem, der scharfe Weisheit hat und scharfe Konzentration, nicht mal zwei Geistesprozesse vergehen, bevor er merkt, dass dieses Bewusstsein von Anicca, Dukkha, Anatta verschwunden ist. Wenn man so meditiert, dann kommt man sehr schnell zur Klarheit. Also wir kommen zurück zu dem Text. Wenn nun andere jenen Bhikkhu auf eine Weise angreifen, die unerwünscht, nicht begehrt und unangenehm ist, wobei er mit Fausten, Erdklumpen stecken, hier alles, was hier gezeigt ist, ist nichts anderes als Kontakt mit was? Körperbewusstsein. Körperbewusstsein kommt zustande. Wir haben Herrbewusstsein, jetzt kommt Körperbewusstsein. Dieselbe Sache. Erst wurde er angeschimpft, jetzt ist er schon geschlagen. Und indem er Kontakt versteht, dann er lässt sich nicht davon täuschen, er reagiert nicht, weil er bleibt bei Betrachtung von Erdeelement und von dieser Unbeständigkeit von Kontakt und von den fünf Aggregaten von Existenz, die zustande kommen in jedem Augenblick durch Kontakt. Wenn er so macht, dann er lässt sich nicht lange Zeit aus der Ruhe bringen. Wenn schon, dann kleines Moment und gleich ist es weg. Wenn sie so lernen, dann kann man sagen, dass sie gut diese Indriya Samvara, die Beherrschung von den Sinnen, gelernt haben. Es ist nicht so leicht, muss man sich bemühen. Ich hoffe, dass sie sich bemühen und weiter im Studium von Buddhismus kommen. Sehr, sehr wichtig. Sinnen, Indriya Samvara, Sinnenkontrolle ist eigentlich Ziel von Studium von Buddhismus. Und diese Sinnenkontrolle wird umso tiefer, wenn man diese tiefe Vipassana mit Geistesprozessen und mit Objekten von Geistesprozessen machen kann. Das ist dann große Vorteil von diesem Abhidhamma-Meditationssystem, die Sie jetzt angefangen zu lernen. Aber es ist ein langer Prozess, nicht sich enttäuschen lassen. Also wir sind bei Kaya Vijnana Sampasaha, bei Kontakt mit körperlichem Bewusstsein, Erdklumpen stecken oder messen, in Kontakt kommt, das ist Körperbewusstsein-Kontakt, versteht er folgendermaßen: Dieser Körper ist von solcher Natur, Tata Sabhavo, das ist sehr wichtig auch. Wie hat er übersetzt? Von solcher Natur, Tata Sabhavo. Solche Natur, okay. Also, Sabhava ist eigene Natur. Es ist von solcher Natur, ist sehr gut, aber was zu verstehen ist, das ist die eigene Natur von Körper, dass er so zerbrechlich ist. Von Anfang an, bevor man ihn mit Messern und so geschlagen hat, ist so eine Natur, selbst Natur war schon so, weil er diesen Kontakt mit diesem Körper kommt und vergeht in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Er ist so zerbrechlich, das ist seine eigene Natur, das ist die Bedeutung. von solcher Kontakt, von solcher Natur, dass Kontakt mit Fausten, Erdklumpen, Stecken oder Messern auf ihn zukommt. Kamati. Kamati heißt, dass auf ihn Effekt hat, in diesem Sinne. Und wir haben gesehen, müssen Sie das in Bezug beziehen auf das, was früher gesagt war, dass er springt hin, setzt sich zufrieden und befestigt sich und nimmt Entschlossenheit gegenüber diesem Gebiet. Was er nimmt Entschlossenheit, was heißt hier Entschlossenheit? Entschlossenheit ist Entschlossenheit nicht anhaften und nicht sich ärgern. Diese Entschlossenheit ist vorhanden. Und jetzt kommt es so weit, dass er diese Entschlossenheit verwirklicht. Diese Kontrolle von Fakultäten nur kommt, indem man sehr entschlossen ist, nicht sich auf Kontakt nicht anhaften und nicht sich ärgern, wenn angenehmes Kontakt da ist, nicht anhaften an angenehmes Kontakt, angenehme Erde nicht anhaften, unangenehme Erde nicht sich ärgern. Das ist dann Entschluss. Indem Sie jetzt über Erde meditieren, müssen Sie das klar sehen. Nicht sich ärgern über unangenehme Erde. Nicht anhaften an angenehme Erde. Das ist die Übung. Das ist die Übung von der Kontrolle der Sinne. Warum machen Sie diese Meditation, damit Sie dazu kommen? Wer an Erde anhaftet, hat nicht Erde verstanden. Wer sich mit Erde ärgert, hat auch nicht Erde verstanden. Ist das klar? Also von solcher Natur, dass Kontakt mit Fausten, Erdklumpen, Stocken oder Messern auf ihn zukommt, auf ihn Effekt hat. Aber dies wurde von Erhabenen in seinem Ratschlag von Gleichnis von der Säge gesagt. Kakacho Upama Sutta, das kommt in Majjhima Nikaya. Diese Kakacho Upama Sutta, Sie können dann nachschlagen, das ist über ein Bhikkhu, ich glaube, er heißt Faguna, der hatte sehr enge Beziehung mit den Bhikkhunis. Immer ist er hingegangen zu den Bhikkhunis, weil er natürlich sehr große Schwäche für die Frauen hatte. Und dann die anderen haben ihn ermahnt, und wenn er hat nicht reagiert, und wenn jemand über Bhikkhunis etwas Schlechtes gesagt hat, hat er sich gleich sehr, sehr geärgert. Dann, die sind zu Buddha gekommen, und dann Buddha dann lernt diese Sachen, dass man soll richtig sich vernehmen mit der Sprache und so weiter. Und sprechen zur richtigen Zeit und so weiter und gut sprechen und Metta haben, niemals sich ändern und ärgern. Und dann, wer sich ärgert, dann gibt er dieses Beispiel. Wie kann er dann ein Schüler von Buddha sein? Und dann sagt er, wenn jemand, angenommen, dass die Chora, er hat als Räuber, oder wie hat er übersetzt? Chora. Banditen. Wenn Banditen oder die Räuber, die sehr wild sind, ihn in Gefängnis, in Gefangenschaft nehmen und dann sie nehmen eine Sähe, zwei große, kräftige Männer und ihn schneiden in zwei. Wenn er sich auch klein bisschen ärgert, dann ist er kein Schüler von Buddha. Wir haben Pech gehabt. Aber Sie müssen verstehen, dass es nur um zu lehren ist. Man soll diese Sache nicht zu ernst nehmen. Das ist nur eine Mahnung. So, wenn Sie so sind, dann sind Sie bestimmt schon Arahat und haben Sie alle Sorgen vorbei. Das ist nicht leicht, aber wichtig ist, wenn man sich ärgert, kleinen Augenblick, in dem man verstanden hat, Kontakt, fünf Aggregate, Kontakt, Gefühl, dann es ist jemand, der so meditiert, es ist nicht möglich, dass er lange, lange Zeit die Beschmutzungen des Geistes in sich trägt. Die kommen und gehen. Und wenn sie so weit kommen, dann haben sie schon viel gemacht. Also sehr schöne Geschichte, aber dies wurde von Erhabenen in seinem Ratschlag von Gleichnis von der Säge gesagt. Ihr Bhikkhu, sogar wenn Banditen euch barbarisch Glied für Glied mit einer Doppelgriffsäge, diejenigen, die in Indien oder Sri Lanka gelebt haben, haben bestimmt gesehen, wie sie sägen. Immer mit sehr riesigen, zwei kräftigen Männern. Und nicht heute machen die das lange, lange Arbeit. Aber dann sieht dieses Holz viel schöner aus mit diesem. Heute alles aber sieht nicht so schön aus. Teilen sollen würde derjenige, der einem verdorbenen Geist ihnen gegenüber verdorbenen Geist heißt, Padosa heißt nichts anderes als Ärger, sich ärgert. Und verdorbener Geist, indirekt, man kann sich nur ärgern, wenn man anhaftet. Wenn man nicht anhaftet, kann man sich nicht ärgern. Der verdorbene Geist ist immer entweder Anhaftung oder Ärger, aber hier ist mehr Ärger gemeint. Also wichtig zu verstehen, dass in Ärger immer Anhaftung schon implizit ist. Kein Ärger kann entstehen, wenn man keine Anhaftung hat. Mit einem verdorbenen Geist, also hier ist gemeint einen Geist mit Ärger. Ihnen gegenüber entstehen ließe meine Lehre nicht. Ihnen gegenüber entstehen ließe meine Lehre nicht befolgen. Also soll unerschöpfliche Energie in mir hervorgebracht werden. Jetzt, wenn man so meditiert, tichtig meditiert, dann kommt die Energie. Wenn man sich nicht Mühe gibt, dann kommt nicht Energie. Viele sich beschweren, dass Energie nicht ist, weil der Geist matt ist. Nur wenn man sich Mühe gibt, die Energie kommt von Mühe. Ist das Resultat von Mühe, Anstrengung. Wenn man sich nicht anstrengt, dann kommt die Energie nicht. Also soll unerschöpfliche Anstrengung, dann unerschöpfliche Energie. In Buddhismus Energie gehört zu Weisheit. Also so wie viel wir uns anstrengen, das ist Ausdruck von unserer Weisheit. Aber Energie selbst kann nicht zu Erfolg in Meditation bringen. Es muss ausgeglichen sein mit den anderen Fakultäten, darüber haben wir schon gesprochen. Aber Ausgleich von Energie ist dann letztes Stadium für die Meisterschaft von Samadhi. Erstes Stadium ist, dass man nicht den Objekt verlässt. Zweites Stadium ist, dass man nicht zulässt, dass der Geist senkt oder dass der Geist sich zerstreut. Und wenn es so weit ist, dass der Geist sich nicht mehr zerstreut, nicht mehr senkt, dann kommt letztes Stadium, Ausgleich von Anstrengung. Wenn Sie das geschafft haben, dann kommt spontane Aufmerksamkeit. Und spontane Aufmerksamkeit ist Inhalt von Samadhi, nichts anderes als Samadhi selbst. Also erst muss man sich richtig anstrengen, damit man Gleichmaß in Anstrengung üben kann. Und Gleichmaß in Anstrengung, dann führt zu Gleichmut. Und jede Samadhi ist mit Gleichmut verbunden. Es kann kein Samadhi sein ohne Gleichmut. Dann darüber müssen Sie immer, immer im Klaren sein. Je tiefer Samadhi, desto tiefer Gleichmut. Aber ohne Gleichmut keine Möglichkeit von Samadhi. Also wenn die Meditation besser geht, Sie Freude erleben, nicht sich täuschen lassen, immer mit Gleichmut, dann wird diese Freude erst im Sinne von Samadhi verdaut. Dann kommt es gleichzeitig mit Gleichmut. Sonst unheilsamer Geist. Immer achten darauf. Also diese Andacht an Buddha bringt in ihm unerschöpfliche Energie. Dann er kann immer zu höherem Zustand in Meditation kommen. Ohne diese Energie geht es einfach nicht. Also soll unerschöpfliche Energie in mir hervorgebracht werden und ununterbrochene Achtsamkeit soll gegenwärtig sein. Wir haben schon darüber gesprochen, was ist Funktion von Achtsamkeit? Gleichgewicht der Fakultäten. Wenn Achtsamkeit da ist, Energie wird mit Samadhi ausgeglichen. Wenn Energie Anstrengung mit Samadhi, mit Konzentration im Ausgleich kommt, dann Weisheit kommt klar zum Ausdruck. Und diese Weisheit manifestiert sich durch Gleichmut. Also ununterbrochene Achtsamkeit soll gegenwärtig sein, mein Körper soll still und unbeschwert sein. Unbeschwert. Unbeschwert. Unbeschwert heißt hier ohne Regung, in diesem Sinne. Nicht gewaltsam. In Pali steht nicht gewaltsam, diese Bedeutung. Unbeschwert ist nicht gewaltsam. Das ist unbelastet. Ohne Regung, diese Bedeutung. Still. Ja. Unbeeindruckt vielleicht. Gewaltlos. Unbeeindruckt. Ja, wenn Sie verstehen, dann ist kein Problem. Also ohne Gewalt. In diesem Sinne. Das wäre auch nicht so unbeschwert sein. Mein Geist soll konzentriert und einspitzig sein. Moment, ich muss finden, wo ich bin. Aradha kopana meviriam bhavisati asalinam. Upathita sati asamutha. Okay. Asamutha heißt mein sati, asamutha. Sehr wunderschönes Wort. Soll nicht, ist nicht gestohlen werden. Dann ist immer da. Passado Gayo, das hat er übersetzt als mein Körper soll still, okay. Passado ist still und ist auch beide Bedeutungen ist entspannt. Hm? Beide Bedeutungen sind da im Pasadi. So entspannt sein und still und klar. Asarado, wir haben ohne Gewalt übersetzt. Und mein Geist soll konzentriert und einspitzig sein. Wenn man so übersetzt, dann wird viel kraftvoller. Ne? Das hat ein bisschen und nun mag Kontakt mit Fäusten, Erdklumpen, Stecken oder Messen auf diesen Körper zu kommen, denn dies ist einfach nur das Befolgen der Lehre des Buddha. Okay, das ist Okamatu, Kariyati Buddha, das ist nur Befolgen oder Machen in diesem Sinne. Wörtlich bedeutet, das ist nur Machen von ich mache dadurch, dass ich so übe, ich mache die Lehre des Buddha. Das heißt, ich werde diese Lehre. Und dann kommt es weiter. Wenn sich jener Bhikkhu so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinnt, er erwähnt nur Buddha, aber alles ist damit gemeint, auch Dhamma, wer sieht Buddha, der sieht Dhamma und so weiter, wer Dhamma sieht, sieht Sangha und so weiter. Wenn sich jener Bhikkhu so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinnt, falls dann Gleichmut, Upekha, der durch das Heilsame unterstützt wird, Kusala Nisita Upekha, das ist Gleichmut, das basiert ist auf Heilsame, oder der Gleichmut, das unterstützt, wörtlich basiert. Basiert ist viel besser als unterstützt, weil es handelt sich um Upekha, das heilsam ist. Upekha, das heilsam ist, ist noch nicht perfekte Upekha. Perfekte Upekha ist nur Upekha, wenn es über heilsam und unheilsam. Er ist jetzt immer mit dem Weg noch verbunden. Wenn er schon drüben ist, dann er, sein Upekha ist nirgendwo basiert. In dem es nirgendwo basiert ist, dann es wird nicht wackeln. Jetzt wackelt es noch, weil er sich Mühe gibt. Falls dann Gleichmut, der durch das Heilsame, also das auf Heilsame basiert ist, in ihm nicht verankert wird, dann erweckt er folgendermaßen ein Gefühl der Dringlichkeit, Samvega. Sehr wichtiges Wort im Buddhismus, Samvega. Alle, die, wenn sie die buddhistische Literatur lesen, auch Buddha selbst kommt zur Erleuchtung durch Samvega. Und alle seine Schüler kommen zur Erleuchtung durch Samvega. Nur wenn der Samvega vorhanden ist, was er als Dringlichkeit übersetzt, kommt man dann zu Erleuchtung, zu kleinen Erleuchtung auch und auch dann zu großen Erleuchtung und auch zu den größten aller Erleuchtung, das der Buddha erlebt hat. Alles ist in Dringlichkeit basiert. Also Samvega muss da sein, damit man Durchbruch macht. Und was ist dann diese heilsame Upekkha? Heilsame Upekkha ist Nekama Upekkha. Upekkha, das mit Loslassen verbunden ist. Es gibt Upekkha, das mit zwei Sorten von Upekkha finden Sie in der buddhistischen Literatur. Viele Sorten von Visuddhimagga, 10 Sorten von Upekkha, aber jetzt, das ist ein anderes Problem. Was jetzt, was wichtig ist zu verstehen, diese zwei Kategorien von Upekkha, ein Upekkha ist Upekkha, das nicht in Heilsam basiert ist, ist welche Upekkha? Upekkha zusammen mit Nichtwissen. Das ist unheilsame Upekkha. Unheilsame Upekkha ist Upekkha, das mit Nekama, mit Loslassen verbunden ist. Das ist dann diese Upekkha. Loslassen oder Nekama wörtlich bedeutet Hauslosigkeit. Aber was hier gemeint ist wirklich, ist Loslassen. Nur diese Upekkha ist dann heilsam. Wann? Ja. Und was ist dann das Upekkha, was jenseits von Heilsam ist, also das Heilsame auch überwunden? Das ist dann, Sie haben es vorher erwähnt. Sie Bitte? Haben es vorher erwähnt, es gibt auch ein, also habe ich es verstanden. Unheilsame Upekkha. Nein, und dann gibt es noch einen Gleichmut, der jenseits von Heilsam ist. Das ist dann Chalanga Upekkha. Der Arahat, ja. Der Arahat oder Buddha oder Pacheka Buddha, wenn man zu Erleuchtung, volle Erleuchtung kommt, egal ob es voll Buddha ist oder ein Arahat ist, dann er diese Kusala Nisitta Upekkha kann man noch verlieren. Aber wenn Chalanga Upekkha da ist, die geht nie verloren. Das ist dann Inhalt von Erleuchtung. Was unterscheidet uns und Buddha oder Arahat? Die Tatsache, dass ein Arahat oder Buddha können nie Gleichmut verlieren, indem sie gegenüber 6 Objekten von Sinne immer Verständnis üben. In jedem Augenblick wissen sie, dass diese Wissen, Befreiung da ist. In diesem Sinne, diese Gleichmut kann nie geschüttet werden. Normaler Mensch, Gleichmut kann geschüttet werden, aber Arahat kann nicht Gleichmut. Diese Gleichmut, das nicht, das unerschütterlich ist, heißt Chalanga Upekkha. Upekkha, das auf 6 Gründen sind die 6 Sinnen basiert ist. Also die 6 Sinnen, indem sie 6, was ist Zustand von Arahat? Die Sinnen sind völlig beruhigt. Indem die Sinnen sind völlig beruhigt, er kann nie seinen Gleichmut verlieren. Das heißt, die Upekkha, das 6 Gründen hat, 6 Grundlagen von Wahrnehmung sind deren Grundlagen von Upekkha. Wenn es soweit ist, dann er ist frei von Nichtwissen. Das ist nicht leicht zu erreichen, besonders in unserer Gesellschaft. Aber wenn Sie das klar verstehen, dann wird es zu großer Hilfe. Und wie werden Sie das klar verstehen, wenn Sie immer über diesen Kontakt nachdenken und immer klar Kontakt im Griff haben? Upekkha verloren, dann Verständnis von Kontakt verloren. Verständnis von was? Dass alles, was wir erkennen können, kennen wir nur durch Kontakt erkennen. Und Kontakt ist immer in jedem Augenblick von Wahrnehmung, entsteht und vergeht. Und wo war er, bevor er entstanden ist? Und wo ist er hingegangen, nachdem er weg ist? Muss man richtig überlegen, dann ist man bei Vipassana. Und dann kann man sich unmöglich, dass man lange Zeit sich ärgert oder lange Zeit anhaftet oder lange Zeit Probleme hat. Probleme kommen und gehen, so wie Blasen auf in dem schönen Teich von Jnana Bodhina im Garten. Also, wir sind bei Gleichmut. Gleichmut, der durch Heilsame unterstützt wird, das haben wir erklärt, was für Gleichmut ist es, in ihm nicht verankert wird, dann erweckt er folgendermaßen ein Gefühl der Dringlichkeit. Es ist ein Verlust für mich, es ist kein Gewinn für mich, es ist schlecht für mich, es ist nicht gut für mich, dass wenn ich mich so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinne, Gleichmut, der durch das Heilsame, das auf Heilsame basiert ist, in mir nicht verankert wird. Das ist okay. Gerade so wie eine Schwiegertochter, wenn sie lange Zeit in Asien gelebt haben, dann wissen sie genau, wovon er spricht, in Europa. In Europa ist es ein bisschen anderes jetzt, aber in Asien ist es genauso. Wenn Sie in Indien leben, werden Sie gleich verstehen, was diese Sunisa in Susara bedeutet. Gerade so wie eine Schwiegertochter, wenn sie ihren Schwiegervater sieht, ein Gefühl der Dringlichkeit in zufriedenstellen erweckt, genauso erweckt jener Bhikkhu, wenn er sich so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinnt, falls dann Gleichmut, der durch das Heilsame unterstützt wird, in ihm verankert wird, folgendermaßen ein Gefühl der Dringlichkeit. Es ist ein Verlust für mich, es ist kein Gewinn für mich, es ist schlecht für mich, es ist nicht gut für mich, dass, wenn ich mich so auf Buddha, Dhamma, Sangha besinne, Gleichmut, der durch das Heilsame unterstützt wird, in mir nicht verankert wird. Aber falls, wenn er sich so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinnt, Gleichmut, der durch das Heilsame unterstützt wird, in ihm verankert wird, dass, dann ist er damit zufrieden. Das heißt, er ist noch nicht ein Arahat. Er ist noch einer, der sich wirklich bemüht, Mühe gibt in Streben nach Dhamma. Es gibt sehr wichtige Sutta in Majjhima Nikaya, Anenja Sutta, wo der Buddha erklärt den Weg zu sich nicht bewegen. Unerschütterlichkeit. Unerschütterlichkeit hat mehrere Bedeutungen im Buddhismus. Im Sinne von Samadhi, Unerschütterlichkeit ist vierte Samadhi und oben. Aber die wahre Unerschütterlichkeit ist Zustand von einem Erleuchteten. Das ist Zustand von Gleichmut, das nicht erschüttert wird. Dann er erklärt auf verschiedenen Weisen, wie man zu diesem Gleichmut kommt. Durch Übung von immer höheren Samadhis. Und dann am Ende erklärt er, wenn er so zu Gleichmut kommt, dann wird er im Klaren. Und dann der gute Ananda gleich fragt, bedeutet er, wenn so einer so einen Gleichmut ist, das unerschütterlich ist, hat, dass er schon erleuchtet ist und nicht mehr zu lernen hat, dann der Buddha sagt, Ananda, wenn er auf solchen Gleichmut, wenn auf solchen Gleichmut gar keine Frage von Anhaftung da sein kann, dann ist es wohl möglich, dass er nicht mehr zu lernen hat. Aber wenn doch eine Einhaftung da vorhanden ist, ist es natürlich nicht möglich, dass er schon Erleuchtung erlebt hat. Also Gleichmut, das noch basiert ist in Heilsam, ist Gleichmut, das noch nicht vollkommen ist. Weil Heilsam ist noch, weil Heilsam da ist, ist noch gewisse Anhaftung da. So, Theravada-Interpretation. In Mahayana kommt es ein bisschen anderes vor, aber jetzt gehen wir noch nicht in diese Einzelheiten. Also, und an jenem Punkt, Freunde, ist von jenem Bhikkhu viel erreicht worden, aber er ist noch nicht da, er hat noch zu lernen, indem er den Weg klar gesehen hat, aber noch nicht alle Früchte von dem Weg erreicht hat. So sollte man verstehen. So, dann Samvega ist Schlüssel zu Erleuchtung. In diesem Sinne wird gesagt in Dhammapada Samvega Bahulo Bhikkhu Titto Indriya Samvare Indriyani Parinyaya Dukkha Santam Karisati. Wenn nur ein Bhikkhu, der hat viel Samvega, wie hat er übersetzt? Dringlichkeit. Ein Bhikkhu, das voll mit Dringlichkeit ist, dass er fest etabliert in Kontrolle der Sinnen ist, nachdem er die Sinnen mit Weisheit verstanden hat, macht er Ende zu allen Leiden. Das sollen Sie sich sehr gut merken. Sukhachito. Okay, dann heute so viel machen wir. Dann gibt es irgendwelche Fragen, die wir noch erwägen können? Alles klar, was gesprochen wurde. Rainer, haben ich hätte Sie eine Frage, ob ich alles klar. Nee, das macht mich der Sache natürlich, ich bin natürlich vielleicht mehr der Anfänger als die anderen. Warum ist da nicht erklärt, ob der die Situation überlebt? Ich meine, hier wird über diese Erläuterungsweg wird gesprochen und ob er seine Sache, ob er sie gut oder schlecht macht, aber ob er die Situation überlebt, mit diesen Räubern, die ihn angreifen und ermorden wollen. Sie sollen verstehen, dass das ist nur die Gleichnis. Die damit der Sariputta macht die Bhikkhus, dass sie Energie bekommen zu kämpfen, damit will er sie führen zu mehr Klarheit, zu mehr Bemühung. Dringlichkeit. Das ist der Zweck. Es gibt zwei Sorten von Dhamma. Sie müssen das sehr, sehr klar verstehen. Neya und Nita. Neya Dhamma ist Dhamma, das Buddha oder seine Schüler, so wie Sariputta, sprechen, um den anderen zu führen zu der Wahrheit. Dann geben sie solche Beispiele, dass wenn eine so Säge in zwei und sich noch klein bisschen ärgert, dann ist er kein Schüler von Buddha, kann man übertreiben, kein Problem. Das ist aber nicht das ist Lehre, die Zweck hat, den anderen zu Verständnis zu führen. Und das ist der Fall auch hier. Diejenigen, die zu Herren sind, noch nicht erleuchtete Wesen. Dann gibt es Nita Dhamma. Nita Dhamma ist für diejenigen, die schon Verständnis haben, die schon Erleuchtung haben, die wissen, die unmittelbar in sich selbst schon Leerheit verwirklicht haben. Dann diese zwei soll man nicht mischen. Die Zuflucht ist Dhamma, das Nita Dhamma ist, nicht Dhamma, das Neya Dhamma ist. Nicht Dhamma, das um Zweck zu führen erklärt ist, aber Dhamma, das schon die wahre erste Wahrheit erklärt, also Leerheit. Das ist die Nita Dhamma für diejenigen, die schon verstanden haben. Aber um die anderen, die nicht verstanden haben, zu diese Wahrheit zu bringen, er kann viele, viele Umwege gehen und erklären, viele, viele Geschichten, die nur so Hilfsmittel sind, aber keine Wahrheit. Okay, dann heute machen wir so viel. Dann kleine Pause und dann geht es. Jetzt haben Sie gute Dringlichkeit bekommen. Wenn Sie sich mit der Erde ärgern, dann bitte denken Sie an dieses Gleichnis. Dann bestimmt bekommen Sie große Erleuchtung. Okay.